Telekom Oldschool Fernsprechkabine Zempin, Waldstraße, Ecke Strandstraße an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Besonderheit, dass die Türe dieser Oldschool Fernsprechkabine sich nicht schließen lässt und von daher von wahrscheinlich Anwohnern mit einer weißen Parkbank verrammelt wurde. Das heißt, um hier in die Fernsprechkabine zu gelangen, muss man erst die Bank entfernen und sich dann kann man die Fernsprechkabine betreten. Ansonsten hier in Zempin keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.